Toni Dunkelwelt hatte sich in seinem stickigen Zimmer eingeschlossen und saß mit gekreuzten Beinen auf dem Boden. Er wusste nun, dass er Susi getötet hatte. »Ich habe ein Wunder vollbracht«, dachte er. »Der Formenzerstörer ist meinem Ruf gefolgt. Er verwandelte das Brot in Stein, nahm ihr dann den Stein weg und tötete sie damit. Mit dem Stein, den ich gemacht habe. Wie immer man es auch betrachtet. Ich bin schuld.« Er lauschte, doch nichts war zu hören. Die eine Hälfte der Kolonisten war weggegangen, die andere hatte sich in sich selbst zurückgezogen. »Oder vielleicht sind jetzt ja alle fort«, ging es ihm durch den Kopf. »Und ich bin allein hier, wo mich der Formenzerstörer bestimmt finden wird.« »Ich werde das Schwert von Chemosh nehmen«, sagte er laut, »und den Formenzerstörer damit töten.« Er streckte seine Hand aus, tastete nach dem Schwert. Er hatte es schon zuvor in seinen Visionen gesehen, doch berührt hatte er es noch nie. »Gib mir das Schwert von Chemosh, und ich werde seine Arbeit tun. Ich werde den Schwarzen stellen und ihn töten. Für immer. Nie wieder soll er sich erheben.« Er wartete. Nichts geschah. »Das Schwert«, rief er wieder, »den feurigen Zorn von Chemosh. Gib ihn mir.« Er wiegte sich vor und zurück und sah, wie seine Finger ins Nichts griffen, Lichtjahre weit in den Abgrund zwischen den Dimensionen, und plötzlich etwas berührten. Sie berührten es, aber konnten es nicht festhalten. »Ich gelobe«, sagte er lautlos, »dass ich das Schwert gebrauchen werde, wenn ich es erhalte. Ich werde ihren Tod rächen.« Wieder berührte er etwas, für einen kurzen Augenblick. »Ich weiß, dass es da ist«, dachte er. »Ich kann es spüren.« »Gib es mir«, rief er. »Ich werde tun, was getan werden muss.« Und dann legte sich etwas Glattes, Schweres, Kaltes in seine Hand. Das Schwert. Er packte es und zog es langsam nach unten, heraus aus der Scheide des Nichts. Gottgleich versprühte es Feuer und Licht, erfüllte den Raum mit seiner Macht. Voller Freude sprang er auf, wobei ihm die schwere Waffe beinahe aus der Hand fiel. »Ich habe es«, dachte er jubelnd. Er rannte zur Tür, riss sie auf und sprang in das grelle Licht der Mittagssonne. Wild blickte er um sich und rief, »Wo bist du, Formenzerstörer, Lebensvernichter? Komm und kämpf mit mir!« Schwerfällig kam eine Gestalt die Veranda entlang geschlurft. Eine zusammengekrümmte Gestalt, wie ein Wesen aus ewiger Dunkelheit, nun geblendet vom hellen Tag. Sie sah ihn an, aus grau verschleierten Augen, und er bemerkte das Gewand aus Staub, das an ihr klebte. Und er verstand. Der Staub trübte die Luft um sie herum und färbte den Boden hinter ihr grau. Dieser Körper war verrottet. Gelbe, runzlige Haut überzog die morschen Knochen. Die Wangen waren hohl, eingefallen über dem zahnlosen Mund. Der Formenzerstörer kroch auf ihn zu, griff mit einer verdorrten Hand nach ihm und krächzte, »Hey, Toni, wie geht es dir? Kommst du zu mir?« »Ja.« Er konnte die scheußliche Gestalt jetzt riechen. Die Fäulnis, den jahrhundertealten Moder. Sie hatte nicht mehr lange zu leben. Sie zerrte an ihm, gluckste, Speichel tropfte von ihrem Kinn auf den Boden. »Ich will dich«, begann sie. Doch da stieß er ihr das Schwert von Chemosh in den aufgedunsenen Bauch. Da hörte er aus weiter Ferne vom anderen Ende der Siedlung eine Stimme. »Toni!« Ein Schatten kam auf ihn zu. Von der Sonne geblendet, konnte er erst nicht erkennen, was oder wer es war. Doch dann sah er Glenn Bells nur, der so schnell lief, wie er nur konnte. »Ich habe den Formenzerstörer getötet«, rief Toni, als Belznor atemlos auf die Veranda stürzte. »Siehst du?« Er deutete mit dem Schwert auf das zusammengekrümmte Wesen, das zwischen ihnen lag und im Augenblick seines Todes die Haltung eines Fötus eingenommen hatte. »Das ist Bert Kossler«, schrie Belznor, heftig nach Luft ringend. »Du hast einen alten Mann umgebracht.« Nein, er... Toni blickte auf die Gestalt und sah Bert Kossler, den Verwalter der Kolonie, seltsam verkrümmt am Boden liegen. Er war vom Formenzerstörer besessen. Doch er glaubte es selbst nicht. Er sah, was er getan hatte. Wusste genau, was er getan hatte. Es tut mir leid. Ich werde den Gott über Gott bitten, ihn wieder zum Leben zu erwecken. Er drehte sich um, rannte in sein Zimmer, versperrte die Tür hinter sich und blieb dann stehen, von etwas Namenlosem geschüttelt. Würgende Übelkeit brannte in seiner Kehle. Er keuchte, presste die Augen zu, krümmte sich, stöhnte. Das Schwert fiel ihm aus der Hand, krachte mit einem entsetzlichen Klang zu Boden. »Mach die Tür auf!« brüllte Bels nur von draußen. »Nein!« Tonis Zähne schlugen aufeinander. Furchtbare Kälte zuckte durch seine Arme und Beine, verschmolz mit dem Schmerz in seiner Kehle, steigerte ihn noch. Und dann flog die Tür mit einem krachenden, splitternden Geräusch auf. Belsnur stand auf der Schwelle, grauhaarig und zornerfüllt. In der Hand eine Armeepistole, die in das Zimmer zielte. Genau auf Toni Dunkelwelt. Toni bückte sich, langte nach dem Schwert. »Nicht«, rief Belsnur, »oder ich schieße.« Die Hand des Jungen schloss sich um den Griff. Glenn Belsnur drückte ab.